Rob Green, Brian, Ringney's featuring me, see, stay on. So lach. Petri, was frisst mich? So lach. So lach. 01. Da. Das mag so sind Kindschen. Ansten. So. Ganz barans backen wie Chutten weg kann, kriakamigen werben, die Tinity oder nicht so zu aufhehlen. Atoms hätten den Jugendlichen mir gestanden, eh der des Kopf war und einem so wo er in die Republien gefit. All in den 400.000 vor Astalbukes einrichtete Dana. Ohne sein Mysterium. Hein Oscher Mediensina, der Tem. Buren in Druck, Beat, Bord, Gott. Ausschnitten und Augen Kieks, Adrasis, Natter und Fer mit Lina Gritzky um nur für. Damit sie diese ihre Seele dieser sind sie neu also Jahre damit sie mit ihr sind wieder es ist ja dieses noch neue also zwei ja da das Hey. Was denn du? Oh, Brit. Einmal. In. Na, ja. Na, kurze. Nien. Mie. See. Und ja. Da ist der Null der Flachreude. Lohr, leider, Kissen. C. Wow, Lohr, Speckel. Und Schuckel. Ratschau mal. Mensch, Ah, nur einmal. Ganwe.

baut immer nach. Aber wirklich erweigt sich im Nachbestreger, diese Musik, Sprose, ein Reh mit Ring und ein Kenn, gewünscht, auch kommt schon schön. Mit deinem Unscheibe, da hast du da, ich möchte mal wieder Windsyntax sind ja reg. Ich stehe fort, dass es da steht. Wenn sie ja, ein Motet spielt, dann ganz ist es. Ich will das Fütchen des Ton la putö vor der Zeiche sein Zweck. Nur da habe er sie genügt. Operiert schon schön. Das ist ein Art ebrisch Ökult zu den anderen zu leben. Modell gesprochen, ist auch das laut mitspielen, Dell, denn Talle ist endlich. Es geht im ist endlich. Dem Sprachheitmodell gesprochen, ist auch. Ist endlich. Gönnscherer. Vaudus. Hörspiel vor Stamm. Tabi. In Bibliothek bei dir. Nie mehr. Vielleicht. Ich steht mir aus, kann sehen, ist denn bei ihr befolgt, mit mir in den Spiegel, ich ihn. Verstamm. Ags imuge. Etze. Luin nun trus. Mutjes verpfadwärts. Ingada. Rins danz. Rink. Formalradio. Hörstück von Christian Berner und Frank Schültke. Eine Autorenproduktion aus dem Jahr 1999.